Heuchelei ist eine Brut, die Belial gehecket, wer sich in ihre Larve steckt, der trägt des Teufels überein. Wie lassen sich denn Christen dergleichen auch gelüsten? Gott sei's geklagt, die Redlichkeit ist teuer, manch teuflisch Ungeheuer sieht wie ein Engel aus. Man kehrt den Wolf hinein, den Schafspelz kehrt man raus. Wie könnt es ärger sein? Verleumden, schmähen und richten, verdammen und vernichten ist überall gemein. So geht es dort, so geht es hier. Der liebe Gott, der liebe Gott, behüte mich dafür, der liebe Gott, behüte mich. Der liebe Gott behüte mich da.